Sabine Bausch. Explorar movimentos menos conhecidos. Um programa de Yara Carvalho. Philippe Bausch nasceu a 27 de julho de 1940, em Solingen, na Alemanha. Os seus pais, August e Anita Bausch, eram donos de um restaurante e hotel no qual, desde cedo, Pina teve a oportunidade de dançar. Interpretava para os convidados. Os pais perceberam que ela tinha potencial artístico. Estudou com Kurt Jos na Folkwangskola, em Essen. Uma escola onde se estudava um pouco de tudo, desde ópera, teatro e dança a fotografia, design e escultura. Jos foi um dos bailarinos e coreógrafos mais influentes da altura, tornando-se uma figura muito marcante na vida de Pina Bausch. Aos 19 anos, recebeu uma bolsa de estudo para a Juilliard School, em Nova York, onde estudou com Anthony Tudor e Paul Taylor, em 1958. Rapidamente chegou aos palcos. Foi bailarina na companhia de dança de Paul Sanassardo e Donia Foyer, no New American Ballet, e trabalhou com Paul Taylor no Metropolitan Opera Ballet, entre 1958 e 1962. Nos Estados Unidos teve a oportunidade de experimentar um clima de grande dinamismo na dança moderna. Mas foi a cidade de Nova York, por si mesma, com facetas e estilo de vida diversificados, que a impressionaram fortemente. Segundo ela, Nova York é como uma selva, mas ao mesmo tempo é uma cidade que dá um sentimento de liberdade total. Em 2 anos, encontrei-me. Thank you. Ao regressar à Alemanha, a convite de Kurt Jöss, passou a ser a bailarina solista na companhia Folkwang Ballet, em 1962. Em 1968, começou a coreografar para a mesma e, após 5 coreografias, em 1973, fundou o Dance Theater de Wuppertal. Chefiou o departamento de dança da Folkwang Hochschule entre 1983 e 1988 e, em 1993, passou a ser a diretora da mesma. No começo, o público não entendia a linguagem coreográfica de Bausch, achando-a rebelde, estranhando a sua recusa da dança convencional. Ela não se intimidou e seguiu em frente com os seus ideais. Sentia que o mundo estava a mudar e decidiu reinventar a linguagem da dança, libertando-a dos limites tradicionais. Enquadrada no expressionismo alemão, Pina Bausch misturou teatro com dança, fazendo um protesto contra a estagnação artística do ballet clássico. Sendo o ballet visto como austero, mecânico e preso às formas convencionais, este novo tipo de dança era mais natural, com menos regras e focado na emoção. Fruto de um percurso artístico que remonta a Mary Wigman e Rudolf Laban, influenciada pelos exemplos da dança expressionista alemã anterior à Grande Guerra, pela dança moderna americana e pelas inovações teatrais da década de 1960, ela e um grupo de coreógrafos alemães como Gerhard Borner, Reinhild Hoffmann, Hans Kresnik ou Susanne Linke, entre outros, criaram um género coreográfico hoje conhecido como Tanztheater, teatro dançado, que pode ser considerado como um teatro de fragmentos, um teatro com resultados semelhantes aos da colagem. Os seus trabalhos não narrativos misturam livremente filme, música, texto, movimento e comédia. As colagens resultantes são desfocadas, não lineares e carregadas de detalhe. Construídas por partes individuais, as imagens de conjunto resultam de uma coerência construída como as ligações das tecelas de um mosaico, emergindo com a distanciação do espectador. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und abends wär ich frei. Ich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräse ich es bloß. Ich lockte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Der Mann hat's auf der Welt nicht leicht, das Kämpfen ist sein Zweck. Und hat er endlich was erreicht, nimmt's eine Frau ihm weg. Er lebt, wenn's hochkommt, 100 Jahre und bringt's bei gutem Start. Und nur wenn er sehr fleißig war, zu einem Rauscher Bart. Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Ich brauchte nie mehr ins Büro und du wärst dämlich, aber froh. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Ich wollte, ich wär ein Hahn, dann würde nichts getan. Ich legte überhaupt kein Ei und wär die ganze Woche frei. Dann lockt mich auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Ich setz mich in den Mist hinein und sing für mich allein. Ich ginge nie mehr ins Büro, denn was ich brauche, krieg ich so. Ich wollte, ich wär ein Hahn, dann würde nichts getan. Ich würd mit meinen Hühnern gehen, das wäre wunderschön. Die Frau des Potiphar, die ungemein erfahren war in allen Liebessachen, so Sachen, so Sachen. Der Gatte aber, au contraire, der war schon alt und konnte nicht mehr die kleine Frau bewachen, bewachen, bewachen. Da pfiff sie auf die Sitzankeit und kaufte sich ein Spitzenkleid und fuhr hinab nach Theben, um dort sich auszuleben. Denn Theben ist für Memphis das, was Lausanne für Genf ist. Komm, komm, komm, in der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, verkehrt ihr ganz inkognito, der Josef und der Pharao. Dort tanzt man nur drei Viertel nackt, im Rumba und drei Viertel Takt. Es trifft mit der Geliebten sich, des Abends ganz Ägypten sich, in der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, komm, komm. Dem Gatten der Frau Potiphar, dem wurde bald die Chose klar, er ging hinab zu Ramses, zu Ramses, zu Ramses. Ich weiß, was meine Gattin macht, sie fährt nach Theben jede Nacht. Tilitila, tilitila. Ja, Majestät, da haben sie's, da haben sie's, da haben sie's. Da sagte drauf der Pharao, dann machen wir es ebenso, sie sehen, wie doof es hier ist. Im Restaurant Osiris. Und gehen als Philosophen, wir auch nach Theben schwommen, in der Bar zum Krokodil. Am Nil, am Nil, am Nil. Dann setzen sie sich mit Genuss in den Pyramiden, Omnibus und holen wir raus nach Theben, nach Theben, nach Theben. Da gab es Mädchen, dollige, taschlanke und heiß mollige, und süß wie die Zibeben, Zibeben, Zibeben. Der Gatte der Frau Potiphar besah sich da der Mädchenschar und spuckte auf den Boden. Der Ramses fragt, wieso denn? Worauf die Antwort schalte, ich denk an meine Alte. In der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, verkehrt die ganze Inkognito, der Josef und der Pharao. Dort tanzt man nur drei Viertel Nacht. Im Rumba und dreiviertel Takt. Es trifft mit dem Geliebten sich, des Abends ganz Ägypten sich, in der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Kommt und seid gemütlich, jetzt ist es gerade so nett. Kinder, kommt und seid doch friedlich, zanken könnt ihr euch im Bett. Ich hab noch das Geld für die Miete bei mir, der Hauswirt kann warten, Herr Ober, ein Bier. Erst trinken wir noch eins, erst trinken wir noch eins, und dann gehen wir noch nicht nach Hause. Erst trinken wir noch eins, erst trinken wir noch eins, und dann machen wir eine Pause. Und in der Pause, da essen wir ne Wurst, denn nach so ner Wurst kriegt man immer wieder Durst. Und dann trinken wir noch eins, dann trinken wir noch eins, und dann gehen wir noch nicht nach Hause. Wir hier, oder ich fall um. Kinder, ach, wie schön war's früher, da hat man doch noch gelebt. Heut kommt der Gerichtsvollzieher, der blaue Vögelchen klebt. doch schleppt er auch weg unser Prachtgrammophon. Das Lied, worauf's ankommt, das kennen wir ja schon. Erst trinken wir noch eins, erst trinken wir noch eins, und dann gehen wir noch nicht nach Hause. Erst trinken wir noch eins, erst trinken wir noch eins, und dann machen wir eine Pause. Und in der Pause, da essen wir ne Wurst, denn nach so ner Wurst kriegt man immer wieder Durst. Dann trinken wir noch eins, dann trinken wir noch eins, und dann gehen wir noch nicht nach Hause. Die schöne Zeit beim Militär vergisst man nie. Drum hört man so oft am Nebentisch ganz unverhofft, dass der Geliebte zu der Heusgeliehen spricht. Oh, die Soldatenzeit! Wer will unter die Soldaten? Der muss haben ein Gewehr, der muss haben ein Gewehr. Ja, bei der leichten Kavallerie. Das muss er mit Pulver laden und mit einer Kugel schwer und mit einer Kugel schwer. Ja, bei der leichten Kavallerie. Hoppla, hoppla, hopp, hoppla, hoppla, hopp, hoppla, hoppla, hopp, sa, sa, hoppla, hopp, sa, sa. Für mich, komm, mein Mädel, dreh im Schaderstich. schmeid ich in meinem Arm. Spiel, Zigeuner, du machst mir warm. Hey, Zigeuner, spiel ein Lied für mich. Komm, mein Mädel, dreh ich aller Stich. Lieb und wieg dich, geschmeid ich in meinem Arm. Spiel, Zigeuner, du machst mir warm. Komm, Julischka, dreh dich jetzt im Kreise, freudiger wird die Zigeunerweise. Wirst du nicht wie unser Herz erschlagen? Komm, mein Schatz, ich muss dich etwas fragen. Machst du mich wohl leiden? Darf ich dich dann küssen? Das musst du selber wissen. Jetzt Zigeuner, spiel wie toll, spiel, dass mein Herz für schlagen soll. Denk in die Liste, setze mein Hirn und dein Lied, es gäbe nur hier. Spiel Zigeuner, was dein Herz dir singt, spiel Zigeuner, bis die Seite springt. Spiel von Sehnsucht und Liebe, von Lust und Schmerz. Spiel Zigeuner, wie mir's ums Herz. Spiel Zigeuner, was dein Herz dir singt, spiel Zigeuner, bis die Seite springt. Spiel von Sehnsucht und Liebe, von Lust und Schmerz. Spiel Zigeuner, wie mir's ums Herz. Drunten in der Schar, da wird getanzt und musiziert. Langsam wird Stimmung intim. Aber wehe, wenn ein anderer mit dir kokettiert, dann mach ich Gulasch auf ihn. Heimwärts schleichen wir wie Diebe, und es riecht nach Feuer und Liebe. Bin ich für den Leutnant auf ein Horn und ein Vieh, Mariska findet das nie. Bin kein Hauptmann, bin kein Oberst, bin kein großes Tier, sondern nur ein ungarischer Hornrettungsgetier. Aber trotzdem sagt das süße Mädel meiner Wahl, in der Liebe bin ich mehr wert als der Kinderfahr. Gibt doch etwas, was der allerhöchste Offizier hat, so gut weiß wie sein allerletzter Musketier. Denn beim Küssen und beim Lieben geht es auf und dran. Rezepte, da kommt uns noch ganz andere Dinge an. Oi, oi, oi. Gibt doch etwas, was der höchste Offizier halb so gut weiß wie sein letzter Musketier. bailarinos movem-se não só através de obstáculos emocionais, mas também de obstáculos físicos. Baus, entre o palco com cadeiras, água, relva, cravos, turfeira ou escombros, e os espectadores estão constantemente a ser confrontados com imagens e emoções contraditórias. Segundo ela, cada questão pode ser enquadrada e vista consoante várias perspectivas. Este modo de abordagem reflete-se no modo como a sua obra se desenvolveu. Em Café Müller, em 1978, Bausch abordou o tema da solidão, da alienação, da humilhação e da crueldade, mas também, embora de um modo menos perceptível, a tenacidade, a esperança, o humor e a ternura. As suas coreografias, na década de 1980, como 1980, Walzer, Nelken e Annen, entre outras, mostravam a hostilidade, a crueza das emoções expressas entre homens e mulheres. Desde meados da década de 1980, que Bausch criou uma série de trabalhos relacionados com lugares específicos: Mormemente, Victor, Palermo, Palermo, Tanzabend, Zwei e Ein Trauerspiel, Nur Du e Der Fensterputzer, nos quais incorporou as suas preocupações e temas básicos com informação reunida em Lisboa, Palermo, Madrid, Viena, o Oeste Americano e Hong Kong. O procedimento comum para estes espetáculos foi a visita aos locais e absorver o máximo de impressões possíveis que ela, depois, com a ajuda dos bailarinos, trabalhava em amálgamas construídas de um modo pouco definido ou vago. Vor dem großen Tor

bitte. Bausch disse não estar interessada no modo como as pessoas se movem, mas sim no que as faz moverem-se. Para ela, a honestidade significa basear o seu trabalho na vida de pessoas reais. Se essa realidade for feia, será também feia em palco. Apesar de não haver optimismo, as suas coreografias não carecem de uma hipótese de esperança. Os seus bailarinos, por vezes, apresentam mais do que representam. Chamam-se pelos verdadeiros nomes em palco, mostram periódicos sinais de cumplicidade com os assistentes. Observam-se no ato de representar, pretendendo estabelecer uma comunhão perceptiva que quer negar a impossibilidade de comunicação e de intimidade. Jogando muito com a intuição dos bailarinos, articula as suas obras em torno da incomunicabilidade do amor, do desejo, da sexualidade, do medo, da solidão, da ideia de sonambulismo, de pequenos rituais patetas e de brincadeiras de crianças. Parece pretender falar de um tempo meio esquecido em que a solidão existencial ainda não condiciona a visão humana. A realidade da maioria das vidas pode não ser muito inspiradora. Através das coreografias de Bausch, o mundo contemporâneo parece ser mostrado como um lugar de gente triste, embrulhada nas suas rotinas e vidas apáticas. Uma porta fica sempre aberta para outras possibilidades de ser, mesmo quando não são propostas alternativas. Flor, dime coso, alle barco dello stormate, tempus clara stupinos, brilla un'aurora d'amor. Marco, ecco tu, d'aina fable calador, vene a neia sadio. Oh! che sole, l'aria serena dopo la tempesta, quell'aria fresca pare già una festa, che bella cosa n'ha Yeah. sono in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è d'amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è d'amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Presto in danza, tonda, tondo, donne mie, venite qua. Un garzon bello e giocondo a ciascuno toccherà. Finché il ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, si salterà. Finché, mamma mia, si salterà. Finché, mamma mia, si salterà. Salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va qua e là. Con la rossa va seconda, con la smorta fermo sta. Vive il fondo, tondo, sono un re, sono un pascià. Il più bel piacer del mondo, la più cara voluta. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, si salterà. Finché, mamma mia, si salterà. Finché, mamma mia, si salterà. Entre as suas obras mais conhecidas está Café Müller, de 1985, inspirada nas suas memórias de infância, associadas a ver o pai a trabalhar no seu café na Alemanha ao longo da Segunda Guerra Mundial. Thank you. Nesta obra de meia hora, criada com trechos musicais de The Fairy Queen e Dido and Aeneas de Henry Purcell, aparecem vários personagens caminhando como sonâmbulos num café abandonado. Há a sensação de serem refugiados de um evento ocorrido há muito tempo. Repetem interminavelmente as suas ações e interações, como que presas numa existência reduzida a isso mesmo. Aparece um homem com rosto de falcão que entra e sai sem ter um objetivo, um criado que incessantemente arruma os móveis, uma mulher cega apanhada numa porta giratória e um casal que tenta apoiar-se mutuamente, mas que acaba a agredir-se ou a tratar-se com rudeza. Talvez estas personagens estejam já mortas. Os seus rostos, desolados e sem esperança, provavelmente sugerem isso. Envolvendo a melancolia geral, há refinadas passagens de dança minimalista. Braços estendidos numa despedida triste e implorante, corpos oscilando como que animados por uma débil e subterrânea energia. O resultado é tão inspirador como intensamente triste. É inútil tentar descodificar esta coreografia de Pina Bausch. Esquiva-se a uma compreensão clara, mas parece ser um resumo de memórias de infância. O que fica na cabeça de um adulto depois de viver na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial? 6 bailarinos num palco, cheios de mesas e cadeiras espalhadas. Os movimentos são frenéticos e repetitivos, havendo a sugestão de exaustão, de manipulação e de dependência. Thank you. Let me, dear devil, let me. Outra das suas obras de realce foi A Sagração da Primavera, de 1975, a partir da composição homónima de Igor Stravinsky, que causou escândalo na sua estreia em Paris no ano de 1913. Bausch estabeleceu uma conexão do movimento com um cenário centrado na umidade do sol. Os bailarinos dançam num palco coberto de terra úmida, honrando o equinócio da primavera, fazendo rituais de celebração. Uma mulher jovem é escolhida como sacrifício e tem de dançar até à morte. Para Pina Bausch, o tema deste bailado simboliza também uma batalha entre os sexos. Homens e mulheres reúnem-se em grupos, ora antagónicos, ora ternos entre si. Crua, rígida e verdadeiramente teatral, esta é uma coreografia marcada pelo medo, desespero e raiva. s'est enfui. La nuit prend son voile et mes blancs moutons se sont endormis. Tout seul dans le soir, je chante aux étoiles. Écoute ma voix, écoute la nuit. Ritournelle, c'est la plus belle, écoutez-la chanter le soir. Le vent l'emporte jusqu'à la porte, auprès de toi j'irai m'asseoir. La lune blanche vers toi se penche et met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire, tout semble dire, c'est toi que j'aime et que je veux. Dans la douceur du soir, entends ma ritournelle. J'irai bientôt te voir. Descendrons un soir au village et d'autres bergers te feront la cour. Malgré leurs chansons, tu resteras sage. Il n'est qu'un refrain. C'est la plus belle, écoute-la chanter le soir. Le vent l'emporte jusqu'à la porte, auprès de toi j'irai m'asseoir. La lune blanche vers toi se penche, elle met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire, tout semble dire, c'est toi que j'aime, que je veux. Dans les échos du soir, entends ma ritournelle. Clair, au reflet changeant de la mer, Molinette regarde la route, va rêvant, tressaille, écoute, car au loin, dans le silence, monte un chant enivrant toujours, tremble. Elle est sans défense devant ce premier chant d'amour. Des roses s'ouvrent en Picardie, essaimant leurs arômes si doux. Dès que revient la brilla tiédie, il en est de pareil à vous. Nos chemins pourront être un jour écartés et les roses perdront leur couleur. L'une au moins gardera pour moi sa beauté. C'est la fleur que j'enferme dans mon cœur. Nos pourront être un jour écartées et les roses perdront leur couleur. L'une moins gardera pour moi sa beauté. C'est la fleur que j'enferme dans mon the big physique to stop flirting with me. I'm not to be had. I'm changing my fad. Tell that potty with the curly hair who winked at me before that I just got rid of one and I don't want any more. I do what I like whenever I like. I like what I love and love when I like. But I'm not taking orders from no one. I don't have to sigh, don't have to cry, don't answer why, don't have to lie. But I'm not taking orders from no one. I test 'em, muss 'em, and fuss 'em. Just stepping round. Yes 'em, mess 'em, then I'll guess 'em. Oh, what a hound. I'm not gonna bark at nobody's track. There'll be no cold feet parked on this mama's back. But I'm not taking orders from no one. Whenever I choose, I go where I choose and take what I choose, but I'm not taking orders from no one. I've got no weeds in my patch, no eggs to hatch, my heart's unattached, my door is unlatched, but I'm not taking orders from no one. I book 'em, hook 'em, squeeze 'em and tease 'em, that's all I know. Meet 'em, greet 'em, fret 'em and cheat 'em, then I let 'em go. I'm not gonna get into any new scrape. I'm not getting thin, but I'm keeping my shape, and I'll not take orders from no one. Sind die Bienen, sie fliegen aus, gerade wie es ist im Bienenhaus. In meines Herzens Klausen, Hallia Holdria, Hallia Holdria, Hallia Lo, Hallia Lo, Hallia Lo. Sie fliegen aus, sie fliegen ein, die lieben kleinen Bienen und tragen auf den Lippen fein den süßen Honig mir herein. In meines Herzens Klause, Hallia Holdria, Hallia Holdria, Hallia Lo, Hallia Lo, Hallia Lo, Hallia Lo. Doch eine ist die Königin, sie liebe ich vor allen, und wenn sie mit mir ziehen will, so bleibt auch sie allein nur drin. In meines Herzens Klause, Hallia Holdria, Hallia Holdria, Hallia Lo, Hallia Lo, Hallia Lo, Hallia Lo. Doch wenn ihr Auge trübe blickt und geht zum Weinen über, o holde Königin, vergib, ich hab ja alle Mädchen lieb. Doch dich, dich liebe ich vor allen, Hallia Holdria, Hallia Holdria, Hallia Lo, Hallia Lo, Hallia Lo, Hallia Lo. Nesta altura, manteve uma relação próxima com o figurinista e cenógrafo polaco Rolf Borzyk, que viria a ser seu marido e colaborador, desenvolvendo com ele propostas coreográficas distanciadas da dança clássica, abrindo novos caminhos para a consolidação da dança-teatro. Pina Bausch focou-se na criação de estados emocionais. No início da criação das suas obras, fazia perguntas aos bailarinos e desafiava-os. De que modo pode uma pessoa estar sentada? Como se dança o sentimento do amor? E o sofrimento? Perguntava aos bailarinos sobre os pais, a infância, certos sentimentos em específicas situações e, através das suas respostas, surgiam gestos, frases, diálogos e pequenas cenas que ela observava em silêncio e escolhia para a sua coreografia. O bailarino era livre de escolher o seu modo de expressão ao responder a estas perguntas, quer fosse verbal ou físico, e era nessa liberdade que o bailarino se sentia seguro para aprofundar o que tinha dentro de si. Muitas das suas interpretações em palco mostram a busca do homem pela felicidade, as suas lutas pela sobrevivência e o medo causado pelo perigo através da emoção veiculada pelos gestos e corpos em deslocação. Outras das temáticas mais exploradas nas suas obras são as relações, especialmente entre o homem e a mulher, o contraste entre a fragilidade e a brutalidade humana e a força cega do desejo. O seu trabalho é caracterizado pela tensão, pela oscilação entre o banal e o excepcional, entre a ternura e a violência. Tenta mostrar ao público os sofrimentos e lutas interiores de pessoas normais, os momentos inesperados de beleza na conexão humana com o quotidiano e com a realidade. A dança surge quando as palavras não são suficientes para exprimir uma sensação, emoção ou sentimento. Thank you. por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se despeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora puesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carpado que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de viandea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sale el barco con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú. Lejana tierra mía. mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? Con mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, serenita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas y sueños, tus noches se encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, mi barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, lavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el soldo de sereno de tu patio me quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaba ansioso mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de piedra, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el soldo de estrella de tu patio me quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Mi vieja madre selva, están en flores para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis sueños se van, no vuelven más. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu reparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Realizou um filme intitulado Die Kleige der Kaiserin, em 1990, e apareceu em documentários, entre os quais um de Chantal Ackermann e outro de Wim Wenders. Thank you. Meer ist weit und fort ist so lange Zeit. Ein Glück aus Bremerhaven hat bei den Mädchen Glück, doch seine alte Liebe ist und bleibt sein bester Stück. Pina Bausch morreu de cancro a 30 de junho de 2009, com 68 anos, deixando-nos uma vasta coleção de obras que são, nada mais nada menos, uma reflexão sobre as variadas emoções humanas. O programa teve locução de Beatriz da Luz Pereira e João Soares Santos. De Yara Carvalho.